erklär's mir nochmal. Wo bleibt da die Wahl? Hab's wieder nicht kapiert. Etwas in mir rebelliert. Warum spielst du dieses Spiel mit? Folgst dem brav auf Schritt und Tritt. Du sagst, dass du nicht weißt, warum. Gehst mit der Masse und bleibst stumm. Du lässt dich formen, du lässt dich biegen. Du fällst zum Boden und bleibst liegen. Lächeln, Klapper halten und parieren. Dann wird uns nichts passieren. Erklär's mir nochmal. Wo bleibt da die Wahl? Lieber nicht die Meinung sagen und nicht nach der Klarheit fragen. Erklär's mir nochmal. Wo bleibt da die Wahl? Lieber still und heimlich leiden, Konflikt und Widerstand vermeiden. Du sagst, das muss so sein, alle waren nur den Schein. Jeder macht, was alle sagen. Keiner wird sein Leid hier klagen. Keiner sagt dir, was er wirklich denkt. Keiner, der dir die Wahrheit schenkt. Jeder spielt ein falsches Spiel. Ohne Regeln, ohne Ziel. Du sagst, es ist okay. Kommst damit klar? Es läuft doch alles, alles wunderbar. Einfach nur tun, was alle machen. Schnauze halten und schön lachen. Brav den Einheitsbrei nachzukauen. Nur nichts ändern, sich nichts trauen. Erklär's mir nochmal. Bleibt da die Wahl? Lieber nicht die Meinung sagen und nicht nach der Klarheit fragen. Erklär's mir nochmal. Wo bleibt da die Wahl? Lieber still und heimlich leiden, Konflikt und Widerstand vermeiden. Still und heimlich leide.